Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 37. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Nachdem Florian Ledermann und meine Wenigkeit in der letzten Sendung das Thema Friedell und die Frauen aus gegebenem Anlass schon kurz angerissen haben, darf ich mit meiner heutigen Sendungsgast Luise Pusch, eine profunde Kennerin des Gebiets Frauen in der Geschichte und ihr Fehlen in der zugehörigen Schreibung, begrüßen. Wer mehr über Luise Pusch, ihre Forschung und ihre Projekte wissen möchte, findet selbstverständlich auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at sowie auf der Seite der Sendereihe unter nonanet-friedell, geschrieben no-na.net durch Friedell, hilfreiche Links. Peter der Große. Eines der bedeutendsten Ereignisse der Zeit ist der Eintritt Russlands in die Weltgeschichte. Und auch dieses geht auf eine einzelne Persönlichkeit zurück. Bis auf Peter den Großen ist Russland ein christlich-orientalischer Staat. Beim Übergang zum Monotheismus soll übrigens hauptsächlich das mohammedanische Alkoholverbot für das Christentum entschieden haben. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken verlegt die griechische Kirche ihr Zentrum nach Moskau und Russland tritt das Erbe Ostroms an. Aber schon vorher war es in seiner Vergöttlichung des Herrschers, seiner rigorosen und absurden Hofetikette, seinen ständigen Palastrevolutionen und tumultuarischen Thronwechseln, seiner Popenherrschaft und seiner bizarren und großartigen Baukunst ein im Wesentlichen byzantinisches Reich. Zugleich hatte die Mongolenherrschaft, die ein Vierteljahrtausend währte, im Volke jenen Geist der Unterwürfigkeit und Sklaverei gezüchtet, der durch alle späteren Phasen bis zum heutigen Tage seine Geschichte bestimmt hat. Denn auch die Sowjetherrschaft ist nichts als ein linker Zarismus. Die Richtung auf den Bolschewismus war übrigens im russischen Bauern von jeher vorbereitet, da das Ackerland jahrhundertelang Gemeindeflur war. Auch in der Einförmigkeit und Einheitlichkeit des russischen Flachlandes findet sowohl die duldende Passivität wie die kommunistische Veranlagung des Russen ihr Symbol und ihre Begründung. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts setzt die große politische Expansion ein. Im Jahre 1480 gelingt es Iwan dem Großen, das Tatarenjoch abzuschütteln. Etwa zwei Menschenalter später besetzt Iwan der Schreckliche Kasan und Astrachan. In demselben Jahrhundert beginnt die Eroberung Sibiriens. Um 1650 ist bereits der große Ozean erreicht. 1667 gelangt der größte Teil der Ukraine von Polen an Russland. Diesem Volk, das dazu geschaffen schien, sich langsam aber unaufhaltsam nach Süden und Osten auszubreiten, und allmählich die Türkei, Persien, Indien, ja vielleicht selbst China zu verschlucken, hat nun Peter der Große gewaltsam das Antlitz nach Westen gedreht. Sein Lebensziel war ein Fenster nach Europa. Es gelang ihm in dem langen und wechselreichen Nordischen Krieg, in dem Schweden, Dänemark, Sachsen-Polen und er selbst um das Dominium Baltikum rangen, Livland, Estland, Ingermannland und Karelien zu erwerben, womit er die Ostsee erreichte und Schweden zu einer Seemacht zweiten Ranges herabdrückte. Noch während des Krieges gründete er St. Petersburg, das er zu seiner Hauptstadt bestimmte und mit Fabriken, Spitälern, Kasernen, Bibliotheken, Theatern und anderen westlichen Erfindungen ausstattete. Indem er die Aufstände der Strelitzen, die sich unter seinen Vorgängern zu einer allmächtigen Prätorianergarde emporgeschwungen hatten und die Konspirationen seiner Familie und des unzufriedenen Adels blutig unterdrückte, wurde er der Begründer des eigentlichen Zarismus. Mit ebensolcher Gewaltsamkeit suchte er im ganzen Lande europäische Kultur durchzusetzen. Er berief fremde Offiziere und Kaufleute, Gelehrte und Künstler, verbot die Bärte und die orientalische Kleidung, führte den julianischen Kalender ein, während man bisher von der Erschaffung der Welt gerechnet hatte. Er baute den Ladoga-Kanal, beschränkte die Zahl der Klöster, zog die Frauen aus ihrem bisherigen Haremsdasein, kommandierte den Adel zu Studienreisen ins Ausland und zwang das Volk zum Besuch der neu eingerichteten Schulen. Bei all seiner Größe, Weitsichtigkeit und Schrecklichkeit hatte er doch mit seinen steten Tobsuchtsanfällen und epileptischen Krämpfen, seiner nicht ganz stilreinen europäischen Kleidung, die er immer nur wie ein Kostüm trug, und seinen drei ständigen Begleitern, dem Affen auf seiner Schulter, dem grimassenschneidenden Hofnarren und der Flasche mit selbstdestilliertem Schnaps, viel von einer grotesken Genrefigur. Die russische Psychose. Die überstürzte Reform Peters ist, im Großen gesehen, für die Russen kein Glück gewesen. Sie waren ein Volk, das eben erst sein Mittelalter erreicht hatte und wurden nun gewaltsam und unvorbereitet in die Lebensbedingungen einer hochentwickelten Barockwelt geschleudert. Es war im Grunde wiederum ein Sieg des kartesianischen Geistes, den der Petrinismus errang, indem er nach einer vorgefassten Formel in einem Menschenalter eine europäische Großstadt aus der Erde stampfte, einen theokratischen Bauernstaat in einen bürokratischen Seestaat verwandelte und ein Volk von barbarischen Orientalen zivilisierte und verwestlichte. Katharina die Große und die meisten späteren russischen Selbstherrscher haben dieses verkehrte Programm der unorganischen Europäisierung fortgeführt. Seine letzte Vollendung aber ist der Bolschewismus. Lenin hat das selber sehr wohl erkannt, indem er Peter den Großen als seinen politischen Ahnherrn bezeichnete und von ihm sagte, er sei der erste Revolutionär auf dem Throne gewesen. Aus diesem Grunde widersetzte er sich auch der Umbenennung der Stadt Petrograd. Petrinismus und Leninismus bezeichnen den Auftakt und das Finale eines einzigen großen Vergewaltigungsaktes, der an der russischen Seele verübt worden ist. Hierdurch ist in die Entwicklung dieses Volkes ein tiefer und wahrscheinlich unheilbarer Bruch gekommen. Man überspringt nicht ungestraft ein Jahrtausend. Noch heute ist der Russe innerhalb der europäischen Völkerfamilie der mittelalterliche Mensch. Deshalb gibt es nur in Russland echten Expressionismus, nur in Russland echten Kollektivismus, und nur in Russland noch Propheten wie Tolstoi und Heilige wie Dostojewski. Aber da es außerdem in Russland von Peter dem Großen an auch alle Modernitäten der Neuzeit gab, so ist das Leben der russischen Seele seitdem eine einzige große Psychose. In der dumpfen Erkenntnis dieser erschütternden Tatsache haben die Bolschewisten zu dem sonderbaren Mittel gegriffen, dass sie die Seele einfach abschafften, was wiederum echt russisch ist, aber natürlich nur den Anfang einer neuen, noch furchtbareren Tragödie bedeutet. Kartesianische und berninische Barocke. Blicken wir noch einmal zurück, so ergibt sich in großen Zügen folgendes Bild. Etwa ein halbes Jahrhundert lang liegt Europa im Schatten des Sonnenkönigs, aber an den Rändern, in Russland, Preußen, England, erstarken insgeheim neue Kräfte. Und als Ludwig der Große sein Tagewerk vollendet hat, ist die Welt völlig verändert. Man muss jedoch auch während der Zeit der absoluten französischen Kulturhegemonie zwischen der Barocke Frankreichs und der des übrigen Europa einen Unterschied machen. Wir haben schon im ersten Buch hervorgehoben, dass Frankreich das einzige europäische Land ist, das die Stilprinzipien der italienischen Hochrenaissance, die man auch die lateinischen oder die klassizistischen nennen kann, voll übernommen und dauernd bewahrt hat. Im Kartesianismus, der dazu bestimmt war, fortan unter gewissen zeitgemäßen Abwandlungen die legitime französische Geistesform zu bleiben, erreichte diese auf Maß, Klarheit und Proportion eingeschworene Lebensrichtung ihren vollendetsten Ausdruck. Indes die Barocke ist, wie wir im vorigen Kapitel gehört haben, nichts weniger als ein ungebrochener Rationalismus. In ihr lebt ein anonymer Wille zum Rausch und Nebel, zum Zwielicht und Dunkel, eine heimliche Sehnsucht nach den unterirdischen Welten der Seele, in die die Sonne der Raison nie hinableuchtet. Infolgedessen ist die französische Barocke keine reine Barocke und der außerfranzösische Kartesianismus kein reiner Kartesianismus. Frankreich ist und bleibt von der Hochrenaissance an 4 Jahrhunderte lang in seiner Grundfaserung klassizistisch. Im Calvinismus und im Jesuitismus, in Barock und Rokoko, in Revolution und Romantik, allemal siegt die Clarté. Daher ist im Zeitalter Ludwigs des 14. der Kartesianismus auf französischem Boden die echte Lokalfarbe des Geisteslebens, in den anderen Ländern aber nur eine feine, durchsichtige Lasur. Oder anders ausgedrückt, in Frankreich bildet durch den Wandel der Zeiten hindurch und daher auch in der Barocke der Kartesianismus den Generalnenner und die Zeitrichtung den variierenden Zähler. Im übrigen Europa aber repräsentierte umgekehrt der Barockgeist den Generalnenner, dem der herrschende Kartesianismus nur als modischer Zähler aufgesetzt war. Das Weltgefühl ist in Frankreich ein barock gefärbter Klassizismus, in den anderen Ländern ein kartesianisch imprägnierter Irrationalismus. Wir können auch sagen Berninismus. Der Fall war aber noch viel komplizierter, als ihn diese Formel ausdrückt. Denn einerseits waren auch die damaligen Franzosen in einem Winkel ihrer Seele echte Barockmenschen und andererseits war allen Zeitgenossen der Rationalismus nicht bloß durch die französische Kulturherrschaft aufgeprägt, sondern von vornherein eingeboren als eine der stärksten Seelenkomponenten des Menschen der Neuzeit. Die Weltfiktionen. Es lassen sich einzelne Völker und Zeitalter geradezu nach dem Gesichtspunkt unterscheiden, inwieweit sie die Welt als Realität oder als Schein konzipieren. Das Erstere tun alle Naturvölker. Für sie ist die Welt etwas, das man teils überwältigt, teils erleidet. Und ebenso reagierten die Römer, die aber vielleicht das einzige vollkommen realistische Kulturvolk waren. Bei der zweiten Gruppe gibt es natürlich vielerlei Abarten. Man kann die Welt als Kunstwerk, als schönen Schein konzipieren. Als verklärte, enthässlichte, entschwerte Welt. Dies taten die Griechen. Oder als logischen Schein. Als vereinfachte, schematisierte, linierte Welt. Dies taten möglicherweise die Ägypter. Oder als bloße Halluzination, als pathologischen Schein. Dies war der Fall der Inder. Oder als magischen Schein, als Schauplatz übernatürlicher und transzendenter Kräfte. Dies war, wie wir im vorigen Buche gesehen haben, die Weltanschauung des Mittelalters. Alle diese Varianten finden sich in der Barocke bis zu einem gewissen Grade vereinigt. Sie hat, wie wir bereits hervorgehoben haben, das ganze Dasein ästhetisiert, indem sie es als ein Spiel lebte. Sie hat den Versuch gemacht, die Realität der Herrschaft der reinen Logik zu unterwerfen. Sie hat die Welt in einen Traum aufgelöst und sie hat sie als Theatrum Dei empfunden. Und so völlig heterogen diese einzelnen Aspekte erscheinen mögen, so hat sie doch aus ihnen eine Kultur komponiert, die einheitlich war wie wenige. Das Ideal der Fettleibigkeit. Eine der stärksten Klammern, die diese Kultur in allen ihren Lebensäußerungen streng zusammenhielt, war zunächst ihr extremer Kultus der Form, in dem sowohl ihr geometrischer Geist wie ihr Wille zur Illusion zum Ausdruck gelangt. Hier ist der Punkt, wo kartesianischer Rationalismus und berninischer Irrationalismus sich schneiden. In beiden lebt der leidenschaftliche Wille, die Form über die Materie triumphieren zu lassen, ja die Materie auf bloße Form zu reduzieren. Die Barocke ist nicht nur eines der formfreudigsten und formgewaltigsten, sondern auch eines der formhörigsten und förmlichsten Zeitalter der Weltgeschichte. Schon in der äußeren Erscheinung zeigt sich das Streben nach steifer Distanz, dessen stärkstes Symbol die Perücke ist. Rasche Bewegungen, impulsive Handlungen sind in diesem Kostüm einfach unmöglich. Alles, Schritt und Gebärde, Gefühlsausdruck und Körperhaltung, ist in ein geheimes Quadratnetz gebannt. Ebenso wenig gibt es ein improvisiertes Reden und Schreiben. Die einzelnen möglichen Anlässe sind gegeben und für diese Anlässe sind bestimmte Worte gegeben. Andere zu gebrauchen, hätte man nicht für Originalität, sondern für einen Mangel an Geschmack und künstlerischem Takt angesehen. Im Gegenteil, wer am vollkommensten die vorgeschriebenen Regeln erfüllt, gilt als der Geistreichste. Denn Geist haben heißt, der Form zum Siege verhelfen. Der Stöckelschuh, die lange Weste, die riesigen Ärmel und Knöpfe, alle diese und ähnliche Details der Kleidung sind dazu da, den äußeren Eindruck der Würde und Gravität zu steigern. Aus diesem Grunde kommt damals sogar die Fettleibigkeit in Mode. Betrachten wir die typische Erscheinung des Fettleibigen, den mächtigen geröteten Kopf mit den Backentaschen und dem Doppelkinn, den fassförmigen Unterleib, die langsamen Armbewegungen, den bedächtigen Gang mit hochgehobenem Kopf und nach hinten geworfenem Oberkörper, den ermüdeten und leidenschaftslosen Gesichtsausdruck. So haben wir genau den körperlichen Habitus, der dem Barockmenschen als Ideal vorschwebte. Das Benehmen dicker Menschen wirkt oft, ohne dass sie es beabsichtigen, affektiert. Diese Menschen aber wollten affektiert wirken, oder vielmehr, wo bei uns die Manieriertheit anfängt, begann in ihren Augen erst die Manierlichkeit. Eine ähnliche Rolle wie Perücke, Staatsrock und gespreizte Körperhaltung spielte der von einem mächtigen Knopf gekrönte Stock, der kein Utensil, sondern ein Ausstattungsstück war und auch im Salon nicht abgelegt wurde. Das isolierte Individuum. Da die Form in einem gewissen Grade erlernbar ist, so setzte sich damals die Ansicht fest, dass alles durch Fleiß und Studium erworben werden könne oder doch zumindest zum Gegenstand einer höchst bewussten, streng wissenschaftlich fundierten Virtuosität gemacht werden müsse. Es ist die Blütezeit der Poetiken und der korrekten Kunstwerke, der Gemälde, Gärten, Dramen, Abhandlungen, die wie mit Zirkel und Lineal entworfen sind. Die stärkste und wesentlichste Funktion des Verstandes besteht aber darin, dass er analysiert, und das heißt auflöst, trennt, scheidet, isoliert. Und in der Tat kann man bemerken, dass es in jener Zeit eigentlich nur einzelne Individuen gibt. Die Menschen bilden untereinander bloße Aggregate, keine wirklichen Verbindungen. Die Zünfte sind aufs Äußerste detailliert und aufs Strengste voneinander gesondert. Der Brotbäcker darf keine Kuchen backen, der Schmied keine Nägel fabrizieren, der Schneider keine Pelze verkaufen, Sattler und Riemer, Schuster und Pantoffelmacher, Hutmacher und Federnschmücker sind getrennte Gewerbe. Die Hierarchie der Stände wird aufs Peinlichste betont. Der Hof ist von den übrigen Menschen vollständig abgeschlossen und über diesem steht, wiederum gänzlich losgelöst, absolut der Herrscher. Diese Verhältnisse bringt auch die Gesellschaftstheorie zum Ausdruck, die den Staat durch freiwilligen Zusammenschluss vollkommen selbstständiger Einzelpersonen entstehen lässt. Ferner gelangt die atomistische Naturerklärung zur allgemeinen Anerkennung, die das gesamte physische Geschehen in eine Bewegung isolierter, kleinster Massenteilchen auflöst. Und auch die gewaltigste Leistung des Zeitalters, die Gravitationstheorie, ist im höchsten Maße repräsentativ für das damalige Lebensgefühl. Die Newtonschen Weltkörper berühren sich nicht, sondern ziehen, durch geheimnisvolle Fernkräfte gelenkt, einsam durch den leeren Weltraum. Denn wenn Newton auch die Actio in Distanz nicht ausdrücklich gelehrt hat, so hat doch der Glaube an sie seine ganze Schule beherrscht, die diesen Begriff aus seinem System ganz folgerichtig ableitete. Ja, es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass Newton sich auch die Atome durch unendlich kleine, aber unüberbrückbare Zwischenräume getrennt dachte. Von der Malerei könnte man glauben, dass sie ein entgegengesetztes Weltgefühl zum Ausdruck bringt. Aber es scheint nur so. Wir sagten im vorigen Kapitel, die Barocke verwischt die Kontur. Sie macht sie unbestimmt und undeutlich, aber sie löst sie noch nicht auf. Man kann die Figuren nicht mehr mit dem Messer aus dem Bild herausschneiden, aber die Lichtaura, in der der Umriss verschwimmt, isoliert noch immer als Grenzzone, wenn auch nicht mehr als Grenzlinie. Das Licht der Barockmaler ist noch immer an die Objekte gebunden, die es umspielt. Es ist noch kein völlig gelöstes, selbstständiges, freies Licht, noch kein Freilicht. Jedes Objekt lebt als Monade in seinem geheimnisvollen Strahlenkegel, unbestimmt, unendlich, infinitesimal, ein kleines All, aber für sich. Seine Harmonie mit den anderen Objekten ist noch ganz so wie in der Renaissance von außen prästabiliert durch den Künstler, nur schwankender, schwebender, problematischer, mystischer, religiöser. Die Marionette als platonische Idee. Eine Disziplin ist überhaupt erst damals zum Range einer Wissenschaft emporgestiegen, die Mechanik. Das ist sehr bezeichnend, denn eine Sache vollkommen verstandesmäßig erklären heißt, sie mechanisch erklären. Das Ideal, das der Zeit vorschwebte, bestand nun darin, das mechanische Prinzip auf das Leben und den gesamten Weltlauf auszudehnen, um auch diesen ganz wie eine Maschine auseinandernehmen, in allen seinen Teilen erklären und in allen seinen Bewegungen ausrechnen zu können. Hiermit hängt es zusammen, dass für jene Menschen das Benehmen und Aussehen einer mechanischen Drahtpuppe zum Vorbild diente. Dies ist zunächst ganz wörtlich zu nehmen. Die Reifröcke, Schöße, Westen, Ärmelaufschläge, Perücken waren mit Draht ausgesteift. Und damit stoßen wir auf eine Tatsache, die vielleicht den Schlüssel zur Barockseele enthält. Ihre platonische Idee ist die Marionette. Die starren Gewänder, die den Eindruck des dreidimensionalen Menschenkörpers auf die Linienwirkung zu reduzieren suchen, die tiefen abgezirkelten Verbeugungen, die gewollt eckigen Bewegungen, die geometrische Haltung beim Stehen und Sitzen, die stets nach der Winkelform tendiert, die ungeheure tote Perücke, die dem Kopf etwas Grimassenhaftes verleiht, dies alles führt uns unwillkürlich zur Vorstellung einer Gliederpuppe. Descartes hatte die Behauptung aufgestellt, dass der menschliche Körper eine Maschine sei. Und Molière hat diese mechanistische Psychologie dramatisiert. Seine Figuren sind gespenstische Automaten, die er von außen in Bewegung setzt. Dies geht bis zur Behandlung des Dialogs, der sich mit Vorliebe in kurzen Sätzen und Gegensätzen in einem unerbittlichen Staccato, einer scharfen, gehackten Klöppelmanier bewegt. Diese überaus wirksamen Rededuelle erinnern an die allbekannten zwei Blechwurstel, die an einer Pumpe ziehen. Drückt man den einen hinunter, geht der andere in die Höhe und umgekehrt. Und auch die Handlung gehorcht einer vollkommen mechanischen Kausalität, die fantastisch und grotesk wirkt, gerade weil sie so prompt und exakt funktioniert, wie es die des Lebens nie tut. Es ist eine arithmetische, eine abgekartete, eine Schachkausalität. Es wäre nun, wie man schon an dem Beispiel Molières sieht, höchst verkehrt, mit dem Begriff der Marionette ohne weiteres den der Geistlosigkeit und Seelenlosigkeit zu verbinden. Kleist hat das Problem des Marionettentheaters in einer ungemein geistreichen kleinen Abhandlung vom Jahre 1810 über das Marionettentheater in sehr aufschlussreicher Weise behandelt. Er sagt darin, die Marionette besitze mehr Ebenmaß, Beweglichkeit, Leichtigkeit als die meisten Menschen, weil sich bei ihr die Seele immer im Schwerpunkt der Bewegung befinde. Zitat, da der Maschinist vermittels des Drahtes keinen anderen Punkt in der Gewalt hat als diesen, so sind alle übrigen Glieder, was sie sein sollten, tot, reine Pendel und folgen dem bloßen Gesetz der Schwere. Zitat Ende. In einem mechanischen Gliedermann könne mehr Anmut enthalten sein als in dem Bau des menschlichen Körpers. Ja, es sei dem Menschen schlechthin unmöglich, den Gliedermann darin auch nur zu erreichen. Und er schließt mit den Worten: Wir sehen, dass in dem Maße, als in der organischen Welt die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt. Doch so wie das Bild des Hohlspiegels, nachdem es sich in das Unendliche entfernt hat, plötzlich wieder dicht vor uns tritt, so findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein, sodass sie zu gleicher Zeit in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten scheint, der entweder gar keins oder ein unendliches Bewusstsein hat, das heißt in dem Gliedermann oder auch in dem Gott. Zitat Ende. Solche Götter begehrten die Barockmenschen zu sein. Aus ihrem unendlichen Bewusstsein, aus einer fast schmerzhaften Schärfe und Überhelle des Denkens schufen sie sich das Ideal der Marionette, in der, wie Worringer einmal hervorhebt, Abstraktion einerseits und stärkster Ausdruck andererseits vereinigt sind. Die Marionette ist zugleich das abstrakteste und das pathetischste Gebilde. In dieser Paradoxie sammelt und löst sich das Rätsel des Barockmenschen. Liebe Frau Professor Pusch, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Ja, hat Spaß gemacht. Sie beschäftigen sich mit Frauenbiografien, Frauenschicksalen, forschen darüber. Mhm. Bei Friedel, wie auch den gängigen Geschichtswerken seiner Zeit, fehlen Frauenbiografien weitgehend, sind sehr wenige vertreten und wenn, dann eher in einer sehr kritischen Art und Weise beleuchtet. Ja, das stimmt. Das, was ich gelesen habe, da kommt ja eigentlich keine Frau vor. Es geht um Peter den Großen und dann um sehr abstrakte Überlegungen zu der Seele des Zeitalters und zur russischen Seele. Aber da ist doch eine Stelle, wo gesagt wird, dass er familiäre Konspirationen blutig niederschlug. Ja, und wenn man das nicht weiß, was das eigentlich bedeutet, dann denkt man, ja, hat er also blutig niedergeschlagen. Was er tatsächlich gemacht hat, war, dass er seine ältere Halbschwester, die Sofia Alexejewna, die Regentin war. Er wurde Zar mit 10 Jahren im Jahre 1782, zusammen mit seinem Halbbruder, und die waren beide noch zu klein. Und deswegen regierte die ältere Halbschwester Sofia Alexejewna für ihn bis 1689. Da war der Peter 17. Und dann beschloss er nun zu regieren alleine. Und es gab da also Anschuldigungen, dass die Sofia, die wohl sehr vernünftig regiert hat, irgendein Komplott gegen ihn schmiedete. Das konnte ihr aber nie nachgewiesen werden. Auch unter der Folter haben ihre Vertrauten nie irgendetwas zugeben können, dass sie irgendwas gegen den Bruder vorhatte. Trotzdem, ohne Beweise, hat er sie in ein Nonnenkloster verbannt für die nächsten 15 Jahre bis zu ihrem Tod, 1704. Das heißt also, wenn eine sich mit Frauenbiografien beschäftigt, dann ist so in einem kleinen Nebensatz ein riesiges Drama, was ein interessantes Licht auf die Person wirft, von der da die Rede ist. Also er wird ja geschildert durchaus als brutaler Mensch, aber auch eben als willensstarker Mensch, der Russland für den Westen geöffnet hat. Das sieht der Friedel ja sehr kritisch. Aber allgemein geht es ja unserem Eurozentrismus eigentlich als positiv, dass die Russen da nun auch nach Westen blicken. Aber da sind eben ganz viele Dinge, die wir gar nicht hören oder die in so einem Nebensatz vergraben sind. Das Interessante ist auch, wenn er dann mal über Frauen spricht, dann ist die Gewichtung oft sehr merkwürdig. Also in der letzten Lesung, der Florian Ledermann las die Stelle über die Königin Christine. Und die war auf einer meiner Seiten. Deswegen will ich das vielleicht noch mal vortragen. Das ist also ganz kurz. Oder eben kommentieren, was er da sagt. Königin Christine, sie war eine leidenschaftliche Reiterin, Fechterin und Jägerin, trug das Haar stets kurz geschoren und verglich sich gern mit der Königin von Saba. Für die Wissenschaften, besonders für Mathematik und Astronomie, hatte sie das größte Interesse. Sie beherrschte 8 Sprachen, stand in Korrespondenz mit Pascal, berief Descartes an ihren Hof, um mit seiner Hilfe eine Akademie zu gründen, und schrieb selber zahlreiche Pensées. Das sind also 6 Zeilen, wo ihre Verdienste so einigermaßen gewürdigt werden. Dann kommt etwas, was natürlich für die Frauengeschichte der zentrale Punkt ist. Sie war die erste Herrscherin, die die Hexenprozesse abschaffte. Sie verzichtete aber bald auf ihren Thron, um nach Rom zu gehen, wo sie zum Katholizismus übertrat. Das sind also 2 ganz außerordentliche Dinge. Sie war die Herrscherin, die die Hexenprozesse abschaffte. Das ist also ein ungeheure aufgeklärtes Handeln als Herrscherin. Und dann einfach dem Thron zu entsagen, ist auch ganz etwas Ungewöhnliches, was in der Zeit gar nicht üblich war. Wird auch da so in einem Nebensatz abgetan. Also da wäre eigentlich ja unendlich viel dazu zu sagen, welcher Mann hat sowas je getan. Das ist auch interessant. Und diese Sache mit Pascal und Descartes, die war ja natürlich ungeheuer intelligent, die Frau, und hat diese großen Leute an ihren Hof geholt. Später hat das der alte Fritz getan mit Voltaire, und das wird immer als das Größte über ihn erzählt, wie geistreich der Mann war, dass er Flöte spielte und so. Hier finden wir da so einen kleinen Satz darüber. Und ich meine, das ist deswegen interessant, weil ja Pascal der erklärte Liebling von Friedel war. Und übrigens auch meine, deswegen ist mir das so aufgefallen. Und deswegen mag ich den Friedel auch so gerne, weil er auch den Pascal so liebt. Ja, und nun die Königin Christine liebt ihn auch, aber wir erfahren das in einem Nebensatz. Das sind also 6 Zeilen, gut, nette Würdigung. Aber dann kommen, ich weiß nicht, 14 Zeilen, einfach reiner Spott. Das Gefühl ihrer Stellung nahm bei ihr so größenwahnsinnige Formen an, dass selbst ihre Zeitgenossen davon überrascht waren. Ihr Buch Histoire de la Reine Christine ist Gott gewidmet, da auf Erden niemand dieser Ehre würdig sei. In ihren Briefen erklärte sie wiederholt, dass sie größer sei als irgendein Sterblicher und alle irdischen Wesen als tief unter sich stehend empfinde. Eine der Medaillen, die sie prägen ließ, zeigte auf der Vorderseite ihren Kopf, auf der Rückseite eine Sonne mit der Inschrift Non se tamen in deminor, was bedeuten sollte, dass sie durch die Entfernung von ihrem Königreich so wenig etwas von ihrer Größe einbüße, wie die Sonne durch ihre Entfernung von der Erde. Dieses ans pathologische streifende Selbstgefühl hat sich in Karl XII. Wiederholt und so weiter. Also da wird sie einfach nur als pathologische Figur lächerlich gemacht, und das Interessante dabei ist die Gewichtung, nicht wahr? Also das ist ja überhaupt ein Merkmal seines Stils, dass er solche Boulevard-ähnliche journalistische Tidbits aufbereitet, wahrscheinlich um die Leserin und den Leser aufzuwecken. Das lesen wir alle gerne, so ein bisschen Klatsch oder diese Sache mit dem Affen bei dem Peter dem Großen und dass er immer Selbstgebrautes bei sich trug. Das war mir alles nicht bekannt. Man weiß natürlich auch nicht, also ich weiß nicht, ob ihm das alles glauben soll. Aber es ist ohne Zweifel interessant. Aber er misst dem gerade in dieser Passage natürlich ein geradezu irrsinniges Gewicht bei, im Gegensatz zu diesen 6 kleinen Zeilen, die er da erübrigt über ihre wirklich welthistorischen Taten. Und das macht er wohl mit Männern nicht so. Naja, und dann fehlen andererseits auch viele, viele Frauen, die Frau da doch erwartet hätte. Nehmen wir mal zum Beispiel die Teresa von Avila. Die kommt ja nun gar nicht vor im 16. Jahrhundert, obwohl sie das ja nun ganz stark geprägt hat. Und wir sind ja noch nicht vorgedrungen. Ich folge also immer ihrer Lesung als getreulich. Wir sind noch nicht bis ins 19. Jahrhundert vorgedrungen, wo dann die Frauenbewegung eigentlich zu erwähnen wäre. Sie wissen das vielleicht besser, ob er da überhaupt was dazu sagt. Ich weiß nur von anderen Historikern, also der bekannteste und in dem Golo-Mann, die einfach die Frauenbewegung überhaupt gar nicht erwähnt haben. Die Arbeiterbewegung natürlich, die kommunistische und all die anderen sozialen Bewegungen, aber die Frauenbewegung ist nicht der Rede wert, obwohl ja der Golo-Mann eben der Urenkel der bedeutendsten Feministin des 19. Jahrhunderts war in deutscher Sprache, also die Hedwig Dohm. Das sind alles sehr interessante Dinge für eine Frauenforscherin. Wie kann man sich das erklären, dass auch aufgeklärte, hochgebildete und jetzt nicht frauenfeindliche Menschen und Intellektuelle dieser Zeit trotzdem in dieser Sache eigentlich den Mainstream nicht verlassen haben, sondern Frauenschicksale verschwiegen, runtergespielt und wenn, dann eher nebenbei oder lächerlich gemacht erwähnen? Ja, das war natürlich der Stil der Zeit. Aber es gab andere Beispiele und da müssen wir dann sagen, also Friedel war eben nicht so klarsichtig, klardenkend, wie sagen wir mal John Stuart Mill oder auch der Richard Pankhurst, der Ehemann von der berühmten Emmeline oder früher der Theodor Hippel, da Ende des 18. Jahrhunderts. Es gab ja Männer, die durchaus sehr klar gedacht haben, auch in diesen Kategorien. Aber es waren natürlich die Ausnahme. Oder auch Friedrich Engels. Also es gab durchaus Männer, die anders dachten als der Mainstream. Und mit denen sollten wir, an denen sollten wir solche Menschen wie Friedel messen. Er ist bewundernswert, wir lesen ihn gerne, wir lernen unendlich viel. Aber er hat da die übliche Macke, die aber einige Männer wiederum nicht hatten. Und die schätze ich natürlich dann ganz besonders. Sie kommen eigentlich aus der Sprachforschung, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und haben auch Ihre Tätigkeit mit der Beforschung von Frauenschicksalen sozusagen von der Sprachentwicklung und Sprachstruktur her begonnen. Ja, also so sind wir ja auch in Kontakt gekommen über diese Sache mit der Barocke. Es heißt ja das Rokoko und was weiß ich, aber wir haben also von dem Barock gesprochen, das Barock oder der Barock, aber die Barocke, das ist mir aufgefallen, offenbar auch etlichen anderen Hörerinnen und Hörern. Und da ich ja immer sehr erpicht bin, Feminina zu sammeln und mehr Feminina in die Sprache zu bringen, ist mir das auch bei Abstrakta sehr recht. Also bei der Passage, die ich heute gelesen habe, ist für mich hat am meisten Denken ausgelöst das Wort Marionette, was ja auch ein Femininum ist. Und warum dann Friedel und Kleist immerzu von dem Gliedermann reden? Das ist doch sehr eigenartig, fällt sich ja den meisten gar nicht auf. Also normalerweise sagen wir die Marionette und die Gliederpuppe, zwei Feminina. Was soll jetzt dieser Gliedermann da? Aber also auch da, immer wenn dieses mechanische Ding da einen Menschen symbolisiert, dann ist also wahrscheinlich ein Femininum dann nicht mehr angepasst. Es muss dann eben der Mensch ist, der Mann ist, der Gliedermann. Ich habe da noch nicht zu Ende gedacht. Aber ich bin überhaupt mit Friedel enger in Berührung gekommen im letzten Herbst, als ich die Kurzfassung des Hörbuchs hörte. Zwei CDs gibt es da und die habe ich aus meiner Bibliothek geliehen. Da kam die Barocke vor. Dann schlug ich das nach in meinem Buch und fand dann diese Stelle mit dem Philipp von Zesen, wo er also da moniert, dass in der Barocke alles so vorgeschrieben wurde und Poetiken geschrieben wurden. Und außerdem wurde auch noch die Sprache sonst wie reglementiert. Und dann gab es Philipp von Zesen, der alles eindeutschen wollte. Und da sagt dann der Friedel diesen interessanten Satz: Hat doch der Philipp von Zesen es auch fertiggebracht, das Kloster jetzt eindeutschen zu wollen zu Jungfernzwinger? Wobei ihm dann gelungen ist, sämtliche armen Mönche unter den Tisch fallen zu lassen. Denn im Kloster sind ja eigentlich mehr Mönche als nun gerade Nonnen. Und das hat ihn dabei dann irgendwie gefuchst. Und da fällt mir natürlich auf, als einer Sprachkritikerin, die immer eben sieht, wie dauernd die Frauen ausgeklammert werden in der Grammatik und natürlich auch von Friedel, wie wir eben besprochen haben, das fällt ihm dann sofort auf, dass der Jungfernzwinger die Männer unter den Tisch fallen lässt. Und das findet er ja nun gar nicht gut. Er hatte einen krassen, totalen Balken im Auge, nicht wahr? Also er selbst sieht dauernd die Frauen überall runterfallen und nimmt sie gar nicht wahr. Und dann sofort großes Gezeter. Also was macht er da? Er vergisst die Mönche. Naja, ich glaube, in diesem Fall hat er einfach den humoristischen Wert voll ausschöpfen möchte. Ich glaube, die Formulierung ist so in etwa, dass die Mönche durch diese Übersetzung vor die Tür gesetzt wurden. Aber es geht auch darum, dass natürlich das Wort Zwinger irgendwie sehr... Ja, das ist ein anderer Aspekt an der ganzen Geschichte, da können wir auch drüber reden. Aber für mich fällt auf, weil ich das auch kenne als feministische Sprachkritikerin, die Männer sagen ja meistens, habt ihr denn nun wirklich nichts Wichtigeres zu tun? Und als immer zu an der Sprache herumzukritteln, das bedeutet doch nichts, es bewegt auch gar nichts. Also Sprache ist doch sowieso wirklich völlig zweitrangig. Gut, dann sagen wir also, wenn es dann ja sowieso nichts bewegt, dann reden wir doch ab sofort nur noch im Femininum. Ja, das können die Männer aber natürlich gar nicht aushalten. Und dann kommt dieses Phänomen mit dem Jungfernzwinger. Sie merken sofort, wenn sie irgendwo gar nicht dabei sind. Und da rasselt dann die Alarmglocke. Das erinnerte mich an ganz, ganz viele Erlebnisse in Vorträgen. Stehen dann die Männer auf und die Frauen ebenfalls. Die Frauen mögen nicht, dass die Männer da jetzt irgendwie im Femininum verschwinden. Die sind ganz gerecht. Nur also in Bezug auf ihre eigenen Leiden in der Sprache, also was ihnen an Ungerechtigkeit widerfährt, das fällt den Frauen meist nicht auf. Den Männern sofort. Persönlich finde ich die geschlechtliche Gleichbehandlung in der Sprache natürlich ein sehr wichtiges Anliegen, weil in der Sprache manifestiert sich einerseits eine Geisteshaltung, ganz klar, tradiert sich auch auf weitere Generationen. Auf der anderen Seite finde ich persönlich jetzt die Lösungen mit Binnen-I beim Schreiben möglich, beim Sprechen funktioniert das nicht so richtig und führt teilweise doch zu sehr komplizierten Satzkonstruktionen. Haben Sie einen Ausweg anzubieten? Ja, ja, ich habe also viele Auswege anzubieten. Ich habe schon 1980, vor 30 Jahren, habe ich diesen verrückten Push-Vorschlag gemacht. Der besteht einfach in zwei kleinen Reparaturen an der deutschen Sprache. Erstens wird das In abgeschafft. Wir sagen also die Student, die Arzt und der Arzt und die Hörer und der Hörer und im Plural ist es dann per Definition immer alles vollkommen neutral. Das ist so wie bei die Angestellte und der Angestellte, weil der Singular die gleiche Form hat, ist dann der Plural neutral. Und dann haben wir noch die hypothetischen Personen, wie in Sätzen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also das wissen wir ja nicht, welches Geschlecht das ist, tritt grammatisch männlich auf in unserer Sprache und für solche Fälle haben wir dann das. Also das Neutrum würde aktiviert. Das ist die zweite Regel. Fragen Sie Ihr Arzt oder Ihr Apotheker. Oder gesucht wird ein Professor, das sich in feministischer Theorie auskennt. Wir brauchen ein Bundespräsident, das sich um die Belange des Volkes mal wirklich kümmert. Also dass da nicht irgendein Geschlecht bereits präjudiziert wird oder praktisch suggeriert wird. Im Grunde ist das tatsächlich, würde ich sagen, verfassungswidrig, diese Formulierung. Wer wird der nächste Bundespräsident? Wir hatten das im Mai in Deutschland, Gesine Schwan und Horst Köhler. Aber immer ging es nur darum, wer wird denn nun der Bundespräsident? Da kam also ein Gedanke an eine Frau schon irgendwie gar nicht mehr vor. In amerikanischen Gerichtsfilmen heißt das dann immer, Einspruch, nicht wahr? Loaded question. Das ist schon eine Suggestivfrage. Wer wird hier Bundespräsident? Und diese suggestiven Fragen oder Formulierungen schreibt uns unsere Grammatik vor. Stellen Sie sich das mal vor. Also etwas, was eigentlich immer zu Einspruch auslösen müsste, ist bei uns grammatisch vorgeschrieben. So ist es also tatsächlich in der Analyse. Und da wir uns daran gewöhnt haben, finden wir das nicht so schlimm. Es ist aber tatsächlich eigentlich sehr schlimm. Und die Lösung wäre diese und andere Lösungen. Wir können auch mal den Spieß umdrehen, dann reden wir von die Professor und der Professorich, also wie bei die Ente und der Enterich, kommt der Mann mal irgendwie als Ableitung, die Taube, der Täuberich, also im Tierreich ist das sehr ganz verbreitet, weil da häufig das weibliche, das wichtigere, ergiebigere Geschlecht ist, ja, sagen wir die Student und der Studenterich. Aber nur so als Empathietraining, das wäre eine andere Lösung. Oder das umfassende Femininum, was auch sehr beliebt ist, wo die Männer dann immer herzlich mitgemeint sind. Ja, im Englischen ist das natürlich alles sehr viel einfacher zu reparieren. Die brauchen nur he or she zu sagen, dann ist schon fast das ganze Problem erledigt. Und diese eine Doppelform müssen wir eben auf sämtliche Personenbezeichnungen übertragen. Und das ist unerträglich. Das also, diese Reparaturmöglichkeit ist für das Deutsche nicht zuträglich. Die anderen sind aber insgesamt sehr viel radikaler. Diese umständlichen Reparaturen sind diejenigen, die dem männlichen Geschlecht nicht wehtun. Alle anderen wären entweder eben sehr stark im Empathietraining, wie ich das nenne, oder Männer würden sagen aggressiv, oder sie sind so ungewohnt und radikal, dass sie deswegen also im Moment nicht so große Chancen haben. Ja, das sind so meine Ideen dazu. Und was meistens praktiziert wird von Menschen, die überhaupt das Problem erkannt haben, ist sowas wie das, was sie machen. Das gefällt mir übrigens sehr gut an ihrem ganzen Unternehmen, dass sie immer sehr geschlechtsbewusst feministisch formulieren. Also ich habe vieles gehört, viele dieser ganzen Folgen, mir ist nie ein einziger Schnitzer da aufgefallen, ist also sehr korrekt. Bis auf dieses Hörer und Innen, das klingt natürlich sehr ironisch und so nach Friedel so ein bisschen, ist insofern gut angepasst. Das haben Sie schon richtig erkannt, ja. Ja, wie gesagt, ich bin persönlich, ich finde das ganz, ganz wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen, aber ich finde, die bisherigen Regelungen würde mir eigentlich die Radikal-Lösung jetzt zu verweiblichen eigentlich am besten gefallen noch, weil sie für mein Sprachgefühl die vertretbarste wäre und irgendwo jetzt natürlich eine andere Situation der Ungerechtigkeit schafft, aber die würden wir schon ein paar Jahre aushalten. Und vielleicht würde also man würde auch sagen, es ist kompensatorische Gerechtigkeit. Wir haben 2000 Jahre Maskulinum, können wir vielleicht mal 50 Jahre Femininum aushalten. Das ist ja wirklich Peanuts. Man weiß allerdings nicht, was sich in den 50 Jahren dann ergeben würde, weil ich glaube ja, dass Sprache einerseits schon von oben verordnet wird, was in der deutschen Sprache ja auch passiert ist. Also wir haben ja eine standardisierte, verbindliche Rechtschreibung erst im 19. Jahrhundert bekommen, die deutsche Sprache. Und da wurde halt das Hannoveraner Deutsch zum Hochdeutsch erklärt und zum Leitbild, zum Sprachlichen. Auf der anderen Seite entwickelt sich Sprache ja vor allem von unten. Also sehr oft sind Wörterbücher, Neuausgaben und Überarbeitungen Nachvollziehungen von stattgefundenen sprachlichen Prozessen. Ja, seit 2004 gibt es sogar das Wort Frau kleingeschrieben im deutschen Duden, was bis dahin natürlich ganz unerträglich und unmöglich war. Und inzwischen steht es also im Duden. Also genau das, was Sie sagen, so als Beispiel dafür. Sie brauchen ungefähr so 20 bis 30 Jahre, bis das, was das Volk schon lange so erfunden hat, dann im Duden sich niederschlägt. Naja, zunächst sind es ja auch mal Fehler und manche davon, an manche möchte ich mich auch nicht gewöhnen. Also zum Beispiel an den Dativ anstelle des Genitivs. Ja, aber also sprachsystematisch ist das natürlich sehr leicht zu erklären. Das liegt auch wieder am Femininum. Das heißt eben wegen der Mutter, das ist ein Genitiv, klingt aber genauso wie ein Dativ, das sind ja identische Formen. Und das wird dann auf das Maskulinum übertragen. Und eben der Genitiv ist sowieso ja nicht sehr häufig, ganz wenige Präpositionen verlangen den Genitiv und es ist immer so die sprachliche Entwicklungsrichtung, sich der Mehrheit der Gebräuche dann anzupassen. Aber die beste Erklärung ist wohl die mit der formalen Identität des Genitivs, mit dem Dativ beim Femininum. Ja, wobei Sie ganz richtig sagen, also in der Gegenwart sind die Genitive selten. Das war schon anders. Es gab mal Zeiten, da hat man richtig exzessiv nach Genitiven gesucht und die Texte hat man den Eindruck bewusst mit Genitiven angereichert. Ja, also die feministische Sprachkritik ist ja eine reine Basisbewegung. Insofern sollte sie gute Chancen haben. Dann ist die Basis aber in entscheidende Positionen auch mal aufgerückt, in Form von Frauenbeauftragten und Frauenministerinnen. Die fanden das dann auch nicht so lustig zu hören, wenn der Arzt im Praktikum schwanger ist und so. Sagte die Süßmuth im Deutschen Bundestag, das kann ich mir doch wirklich nicht mehr unterschreiben. Und so wurden dann diese Erlasse gemacht. Und zum Beispiel neulich sprach Änderung von oben der neue demokratische amerikanische Kongress Anfang des vorigen Jahres. Die erste Amtshandlung war, dass die gesamten Schriften, offizielle Verlautbarungen, jetzt in einem geschlechtsneutralen Englisch abgefasst würden. Und wenn Sie das Dokument sich mal im Internet angucken, da ist wirklich fast jeder Satz verändert. Es ist erstaunlich, wie tiefgreifend diese eine Regelung dann doch in diese Formulare eingreift. Das hätte ich selbst nicht erwartet. Ich sagte ja eben, he or she, da ist die Sache geregelt. So einfach ist es nicht. Es ist also tatsächlich eine ziemlich grundlegende Änderung. Die haben sich viel Mühe gegeben. Die haben das offenbar sehr ernst genommen, dieses Anliegen der auch sprachlichen Gerechtigkeit. Und das war eben dann die entsprechende Änderung von oben. Von der Spitze des Kongresses, dann weiter nach unten in sämtliche andere Behörden. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Luise Pusch. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 13. Mai 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.